sagst du ja, vielleicht, dann sagst du wieder nein. Kannst du bitte mal mit dir selbst ehrlich sein? Du bist mein Avatar, mein Freund, mein zweites Ich. Doch dieses Spiel, was du hier spielst, versteh ich nicht. Auf welcher Seite kämpfst du eigentlich? Entscheide dich. Stehst du hinter mir, auch wenn ich verliere? Entscheide dich. Oder bist du gegen mich? Entscheide dich. Bist du mein Freund oder nicht? Entscheide dich. Unsere Macht beruht auf dem Zusammenhalt. Ich stell als Team mit dir die Gegner kalt. Ich check nicht ganz, was mit dir vor sich geht. Ob World 3 dich zu sich auf die dunkle Seite zieht. Auf welcher Seite kämpfst du eigentlich? Entscheide dich. Stehst du hinter mir, auch wenn ich verliere? Entscheide dich. Oder bist du gegen mich? Entscheide dich. Bist du mein Freund oder nicht? Entscheide dich. Wenn es bedrohlich wird, bauen wir die Power auf. Jetzt lässt du mich ganz krass im Stich. Sag, wie bist du denn drauf? Da ist doch was, was ich nicht weiß. Hab ich es dann gepennt? Hat dir was?